liebe meine Heimat sehr. Vom Herkules auf Kassel sehen, der Eindruck bleibt für immer bestehen. Bei Sabberburg im Reinhardswald stärkt man seinen Geist, bekommt neuen Halt. Meine Gedanken sind und bleiben hier. Bin ich in der Ferne, will ich zurück zu dir. Ein Skrapoll geblüht, jetzt warst du erfroren. Wir sind nicht deiner Wurzeln, bis zu höherem Akkorn. Hessens Blut fließt durch meine Venen. Bin bereit, mein Leben zu geben. Ist ein Ansehen auf starke Stunden. Die Niederlage hast du gewonnen. Hessen, du bist unser Heimatland. Halten zusammen in Bruderband. Und mein Tun mach ich für dich, werd niemals ruhen. Mit dir bin ich nie allein, werd immer ein Teil von dir sein. Egal was passiert, was auch kommen mag, Hessen, ich steh zu dir, bleibe stark. Stehen auch unsere Wohnungen im Brand. Schreiten wir weiter vorwärts, Hand in Hand. Wir Hessen sind halt aus nem anderen Holz. Hart wie Stahl, darauf sind wir stolz. Hessens Blut fließt durch meine Venen. Bin bereit, mein Leben zu geben. Ist ein Ansehen auf starke Stunden. Die Niederlage hast du gewonnen. Hessen, du bist unser Heimatland. Halten zusammen in Bruder.